nach Vanille schmeckst, das find ich toll. Mein schwuler bester Freund sagt auch, du bist ein hotter Boy. Legst du deine Maske ab und zeigst mir dein Gesicht? Oh, nice. Deine Augen sind genauso schön wie ich. Uff, ja, sie ist ein Brett, Mann, ich schwöre. Oh mein Gott, er ist blond, doch ich würde. Ey, wir lassen uns gut gehen, was wir machen ist böse. Ich mag Atzen mit Klasse, ich liebe Barbies, die pöbeln. Atzen, Barbies, Fußball und Pilates, Chanel, Ed Hardy, viele, viele bunte Smarties. Atzen, Barbies, alle machen Party, viel Geld, paar Assis. Baby, fass mich an, ich mag dich. Sie ist die heißeste im Raum, ich bin der Heiße. Heute Abend Playboy, morgen eine Leiche. Leute aus Szene, denen ich begegne, sind so wie Barbie, weil sie wollen einen kennen. Falls du mich fragst, was ich nächstes Jahr vorhab, das ist wie beim Nachdenken, ich mach paar M's. Uff, ja, sie ist ein Brett, Mann, ich schwöre. Oh mein Gott, er ist blond, doch ich würde. Ey, wir lassen uns gut gehen, was wir machen ist böse. Ich mag Atzen mit Klasse, ich liebe Barbies, die pöbeln. Atzen, Barbies, Fußball und Pilates, Chanel, Ed Hardy, viele, viele bunte Smarties. Atzen, Barbies, alle machen Party, viel Geld, paar Assis. Baby, fass mich an, ich mag dich. Ich bin ne hotte Barbie mit einem hotten Body. Zeig dir einen echten Arzt, Shiaku ist jetzt erwachsen. Ich will dich, du willst mich, Kennenlernphase wird geskippt. Du bist mein Lieblingsassi, du bist ne sexy Bitch. Atzen, Barbies, Fußball und Pilates, Chanel, Ed Hardy, viele, viele bunte Smarties. Atzen, Barbies, alle machen Party, viel Geld, paar Assis. Baby, fass mich an, ich mag dich. Atzen, Atzen, Atzen. Barbies, Baby, fass mich an, ich mag dich.